Die physischen Eigenschaften der Rasse der Arya Hyperborea sind uns heute unbekannt. Vielleicht könnten diejenigen, die ihr Merkmal auf Buddha richteten, uns eine annähernde leise Idee davon geben. Im Mahima Nikayo werden 32 Eigenschaften der arischen Rasse aufgezählt. 2 Meter groß, Kinn und Brust eines Löwen, gerade und gut geformte Rücken, die Körpergröße entspricht der Länge seiner ausgebreiteten Arme, feine Finger, lange Beine, geäderte Hände, gut gebogene Füße, die Hautfarbe ist golden, glatt und trocken, so dass weder Staub noch Schweiß daran haften bleiben. Breite, gewölbte Stirn, wohlklingende Stimme, gleichmäßiges Gebiss, sehr weiß, ohne Lücken. Aufrechter, gerader Gang, weder langsam noch schnell. Der untere Körperteil des edlen Aryas schwankt nicht beim Marschieren. Sein Blick richtet sich geradeaus. Er setzt sich mit Anmut hin, ohne den Körper zu vernachlässigen, bewegt nicht unnötig Hände und Füße, schlägt die Beine nicht übereinander und stützt das Kinn nicht in die Hand. Wir stellen fest, dass er sich nicht in die sogenannte Lotusstellung der Hindus-Mischlinge von heute setzt, die dem Sitz des Affen so sehr ähnelt. Seine Stellung ist runisch. Seine Stimme ist klar und verständlich, knapp und bestimmt, tief und wohlklingend. Er ist immer besonnen. Diese Beschreibung trifft jedoch nicht ganz auf die hyperboreische Rasse zu. Es ist eine spätere und hat mit den Ariern zu tun, die sich bereits in Indien niedergelassen und sich sicher schon mit den eingeborenen farbigen Rassen vermischt haben. Der Hyperboreer ist blond und hat blaue Augen. Die vorangegangene Beschreibung stellt einen Arya mit sehr schwarzen Augen dar. Von Buddha sagt man zudem, dass seine gestreckten Arme bis weit unter die Knie reichten. Seine Skulpturen stellen ihn mit einem Auswuchs auf dem Schädel dar. Das verlorene Organ? Sonderbare Male, die auf seine Göttlichkeit hinweisen sollen. Auch die Merowinger kennzeichnete man mit einem anstößigen Mal, einem Büschel Wildschweinborste auf dem Rücken und einem roten Kreuz unter dem Herzen. Sie werden so beschrieben, um auf die göttliche Eigenschaft der königlichen Würde hinzuweisen, etwas Nichtmenschliches. Im polaren Hyperborea, auf das wir uns beziehen, waren die Bewohner noch göttlich. Die an 5. Stelle geborene Frau einer hyperboreischen Familie ist diejenige, die die Fähigkeiten des Vril bewahrt, das auch er ist. Sie hat das Organ der Verbindung zu gleichzeitigen Welten, zu den Siddhas, deren Vertreter die Hyperborea sind, ihre Verwalter auf Erden, auf Gerda. Die Frau lehrt und praktiziert den Kult des magischen Amor, der die Individualisierung erlaubt, die Auferstehung in der absoluten Persönlichkeit. Außerdem bewacht sie den Gral, jenen Karfunkel, der sich auf der Erde mit den Hyperboreern selbst verkörperte und worauf die runische Weisheit der Unsterblichkeit geschrieben steht, die Geschichte der Vergangenheit der Rasse, der Herkunft und der ursprünglichen Welt, der Hochzeitheimat. Von dort sind die Hyperboreer gekommen, in diesen Kreis der Kreise durch eine topologische Falte, durch das Fenster der Venus oder durch einen Klick des Geistes tretend. Ohne diese Erinnerung, ohne jedes Gedächtnis, wird alles für immer verloren sein. Dort im Angesicht des Gral, das eigene Blut hörend, seine Musik nahe dem Feuer, haben die Hyperboreer den Ritus des Minnetrinkens erfüllt. Sie tranken ihr Blut, das Gedächtnis des Ursprungs bewahrend, um für das begonnene, unglaubliche Abenteuer Mut zu fassen, in diesem Exil in der Materie, in diesem erbarmungslosen Krieg gegen den Feind, der, es ist bekannt, sie einkreist. Und weil die Zeit sich in diesen Regionen beschleunigt, die düster und frostig sein werden. Die Hagedissen, die Jungfrauen der schwarzen Sonne, ermahnen die Helden, sich mit der Hochzeit der magischen Ehe nahe dem Feuer zu beeilen. Sie sind die Gemahlinnen des Feuers. Bevor sie sich mit dem Krieger verbinden, vereinigten sie sich mit dem Feuer des Saturn. Vielleicht kommt es daher, dass in Erinnerung jener göttlichen Zeiten die Gemahlin im arischen Indien auf dem Scheiterhaufen tritt, auf welchem der Körper des toten Gemahls von den Flammen verzehrt wird. Dieser Ritus heißt Sati, von Sat-Ur-No, das Feuer des Ursprungs Ur-Agni. Die hyperboreischen Jungfrauen sind die Gemahlinnen des Agni. Im vedischen Indien wird die Hochzeit beim Feuer der Arya vollzogen. Die Erhaltung des heiligen Feuers gestattet die ununterbrochene Beziehung zum ursprünglichen Lichtkörper vor seiner Fesselung in der Materie mit jener geistigen Energie, eher mit jener Säule oder Blitz, welcher die Rune Sieg ist. Vril, Vareno, der wahre Vorfahre. Deswegen darf das Feuer in einer hyperboreischen Gemeinschaft niemals gelöscht werden, das durch den Priesterkönig und die Magierin, die Walküre, erhalten wird. Das Feuer muss innen und außen unterhalten werden. Im Äußeren wird es nur ein Symbol dessen sein, was sich zuerst innen befand und welches das hyperboreische Blut war, ein glühender Dampf, rein von pur, das Feuer in Sanskrit bedeutet. Deshalb sagte der Führer, dass seine Welt die des Feuers sei und glaubte, siegen zu können, obwohl die geeigneten Kleidungsstücke fehlten, um den Frost in dem harten Winter der russischen Steppen zu ertragen. Leon de Grelle erzählte mir, dass die deutsche SS während des Kampfes an der Ostfront nächtliche Rastpausen eingefügt hätte, um große Lagerfeuer anzuzünden, um sich still und verklärt darum zu scharen. Die Reichskanzlei ist von Flammen verzehrt worden. Man sagt uns auch, obwohl dies nicht so war, dass die Körper des Führers und seiner Ehefrau verbrannt worden seien. Dies war im großen hyperboreischen Mythos so mit einbezogen. Die Gestalt löst sich auf Erden auf, um sich im Jenseits wieder zu erholen beim hellen Schein des Sieges, des ursprünglichen grünen Strahls. Und es ist Heil, der Sieg, die Wiederauferstehung.